Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmes vom Herzigen. Allah Segen, Heil und Barmherzigkeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, willkommen zu der 71. Sitzung inshallah über die Sira, die Biografie unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wie ihr sicherlich noch erinnern könnt, letzte Woche sind wir stehen geblieben. Und zwar ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerade aus der Umzingelung Hisar auf Arabisch von At-Taif zurückgekehrt zu dem Ort, wo Al-Ji'irana, wo der sallallahu alaihi wasallam die Kriegsbeute nach der Schlacht von Hunain aufbewahrt hat. Die Schlacht von Hunain war gegen das Volk von Hawazin in erster Linie und dort hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort in der Nähe die ganze Kriegsbeute bewahrt und wir haben letztes Mal erwähnt, welche riesige Mengen das waren und wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Beute alles verteilt hatte und die Problematiken, die sich dadurch ergeben haben und warum er es erst so spät verteilt hat. Warum ist er erst nach Taif gegangen und hat erst danach sozusagen seine Beute verteilt. Und der Grund dafür, den haben wir erwähnt, war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehofft hat, dass die Leute von Hawazin den Islam annehmen werden. Und das ist auch tatsächlich dann geschehen. Da waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Und zwar kamen dann die Hawazin und haben den Islam, haben ihre Islamannahme bekannt gegeben. Und der Prophet a.s. hat sie vor die Wahl gestellt, dass sie entweder ihr gesamtes Vermögen wieder zurückbekommen oder dass die Gefangenen freigelassen werden. Denn die Kriegsbeute war inzwischen schon verteilt. Er hatte gewartet, bis sie kommen, aber sie kamen dann erst, nachdem die Beute verteilt worden war. Und deswegen ist es ein Recht der Soldaten geworden. Und deswegen konnte der Prophet nicht einfach ohne weiteres es ihnen wieder aus der Hand reißen. Und sie haben sich entschieden für die Freilassung der Gefangenen. Weil das war noch in seiner Hand, sallallahu alaihi wasallam, weil das hat er noch nicht verteilt gehabt. Daraufhin hat er, alaihi salatu wasallam, eine Rede gehalten unter den Gläubigen und hat zu ihnen gesagt, eure Geschwister sind bereuend zu euch gekommen, das heißt, sie haben also ihre Sünden bereut, ihre Unglauben bereut, haben den Islam angenommen. Wer also möchte, darf auf seinen Anteil, den er als Kriegsbeute bekommen hat, verzichten. Und daraufhin sagten sie allgemein, also offensichtlich haben manche geantwortet im Namen von allen, haben gesagt, wir sind damit einverstanden, o Gesandter Allahs. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich weiß jetzt nicht, wer von euch einverstanden ist und wer nicht. Deswegen kehrt zu euren Vertretern zurück und sinngemäß besprecht das unter euch und dann gebt ihr mir noch einmal Bescheid. Denn es kann sein, dass natürlich die Leute im Eifer des Gefechtes zustimmen. Es kann auch sein, dass die Leute sozusagen, manche von ihnen, ihr wisst es, wie in der Schule, der Lehrer fragt einen bestimmten Schüler, hast du es verstanden? Und er sagt, ja, ich habe es verstanden. Und dann denkt er, alle anderen haben es auch verstanden. In Wirklichkeit hat es eigentlich nur der eine verstanden. Und genauso auch bei solchen Fragen, wenn man sie in die Allgemeinheit wirft, dann an die Allgemeinheit stellt, kann sein, einer sagt, ja, selbstverständlich, du Gesandter Allahs, du kannst alles haben, was wir wollen. Und zwei, drei sind auch einverstanden, die anderen schämen sich, Nein zu sagen. Und deswegen sagt er, ihr sollt erstmal zurückkehren zu euren Vertretern, besprecht das zusammen und dann schickt die Vertreter zu mir und dann werde ich, und dann sollen sie mir mitteilen, ob ihr wirklich alle damit einverstanden seid, dass die Beute wieder zurückgegeben wird. Wie dem auch sei, das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht einfach aus ihrer Hand wieder genommen, sondern hat ihnen diese Wahl gelassen, weil es gehört ihnen. Man darf, er sagte selbst, alaihi salatu wasallam, kullu al-muslimi ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Er sagt, alles an einem Muslim ist für seinen anderen Glaubensbruder verboten. Das heißt, unantastbar, heilig. Sowohl sein Blut, das heißt, man darf ihn nicht töten, als auch seine Würde, man darf sie nicht verletzen, als auch sein Vermögen, das heißt, man darf es nicht unrechtmäßig einfach nehmen. Und wenn der Prophet a.s. die Beute einfach genommen hätte, dann wäre das unrechtmäßig gewesen. Wie dem auch sei, daraufhin sind dann die Leute, die Vertreter der einzelnen Stämme zu ihm gekommen und alle haben zugestimmt und gesagt, du kannst sehr wohl unsere Beute alle wieder haben, bis auf zwei Gruppen. Und das weist darauf hin, liebe Geschwister, wie der Prophet a.s. es geschafft hat, natürlich die Leute für sich zu gewinnen. Dass sie aus Liebe zum Propheten a.s. und aus Liebe sogar, besser gesagt, aus Liebe zum Islam allgemein. Weil die Leute von Hawazin wurden gestern noch so quasi bekämpft. Also gestern quasi, meine ich natürlich ein paar Tage mehr, aber noch vor ein paar Tagen hat man mit ihnen Krieg geführt. Jetzt haben sie den Islam angenommen und die Sahaba sagen, okay, ihr könnt alles wieder zurückhaben, was wir eigentlich bekommen sollten, was uns eigentlich schon rechtmäßig zusteht. Warum? Weil es geht nicht um die Kriegsbeute. Und den Sahaba ging es nicht um die Kriegsbeute. Zumindest den meisten nicht, wie wir deutlich sehen können. Den meisten ging es nicht um die Kriegsbeute, auch wenn es ihr Recht gewesen ist, weil es eine Art Ansporn ist. Aber es war nicht das Ziel. Das Ziel war nicht, die Leute sozusagen sie auszubeuten, sondern das Ziel war in erster Linie natürlich die Ausbreitung des Islams, damit die Menschen möglichst alle ins Paradies eintreten können. Denn viele Menschen wissen nicht, dass es das Paradies für sie oder dass der Islam viel besser für sie ist. Und deswegen, liebe Geschwister, haben die Leute ehrlich geantwortet. Die meisten haben gesagt, wir sind einverstanden, außer zwei Stämme. Einmal der Stamm von Tamim, Banu Tamim, und das war Al-Aqra ibn Habis, radiallahu anhu. Er hat im Namen seines Volkes gesprochen und gesagt, nein, wir möchten unsere Sachen alle behalten. Und ihr habt gesehen, das waren riesige Beuten, das war nicht irgendetwas, okay? Und auch Uyayna ibn Hisn, er hat im Namen des Stammes Fazara gesprochen. Und aber das Gute war, dass sie haben sozusagen sich einverstanden erklärt und doch nicht einverstanden erklärt. Das heißt, die erste Gruppe, alle haben gesagt, du kannst unsere Beute alles wieder haben. Und verteilt sie an die Hawazin zurück und sagt, es erledigt. Diese beiden haben gesagt, du kannst die Beute haben, aber wir möchten einen Ersatz haben später. Okay, das war der Unterschied. Die haben gesagt, die haben nicht also darauf verzichtet, aber die haben auch nicht ganz abgelehnt. Weil es ging auch um diese Hawazin, damit sie auch ihr Vermögen wieder zurückbekommen. Also sie dürfen das alles wieder haben, aber beim nächsten Feldzug, O Gesandter Allahs, gibt es uns bitte den Anteil, der uns eigentlich zustand von dem Feldzug aus Hunayn. Also wir möchten einen Ersatz haben. Sobald du etwas bekommst, Beute, sobald du irgendwelche Güter bekommst, ersetzt du uns das bitte. Das heißt quasi, sie haben es ihm zurückgeliehen, sozusagen. Sie haben es ihm ausgeliehen, auf dass er es ihnen dann später wieder zurück. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihnen auch versprochen, dass er es ihnen wieder zurückzahlen wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war sehr glücklich darüber, dass die Hawazin den Islam angenommen haben. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wir haben über eine Person gesprochen, über Malik ibn Auf al-Nasri. Er war der Anführer der Schlacht von Hunayn. Okay? Schlacht von Hunayn war gegen dieses Volk Hawazin, was gerade eben als Muslime angekommen ist. Und der Prophet a.s. hat nach diesem Malik gefragt und sie haben gesagt, er ist nach Taif gegangen und hat sich bei den Leuten aus Taif niedergelassen, da wo sie umzingelt worden sind. Das heißt, in der Stadt hat er sich dort niedergelassen. Und der Prophet a.s. hat dann verkündet und gesagt, dass wenn Malik ibn Auf, wenn dieser Malik zurückkehrt, auch als Muslim zurückkehrt, er wird alles wiederbekommen, was man ihm genommen hat. Malik ibn Auf, er wird alles wiederbekommen, was er bekommen hat, alles wiederbekommen, was ihm gehört hatte, sein gesamter Besitz, und er würde noch 100 Kamele zusätzlich bekommen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam 100 Kamele, kannst du dir vorstellen, wie wenn es 100.000 Euro noch zusätzlich dafür, wenn er kommt und den Islam annimmt. Und als Malik davon erfahren hat, ist er tatsächlich gekommen und hat den Islam angenommen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und wir haben gesagt, und nochmal betonen wir, dass dieser Ansporn mit Geld und mit Gütern und so weiter und so fort, wir Muslime sind diejenigen, die das größte Anrecht darauf haben, so etwas zu machen. Ja, das heißt also, damit wir anderen Menschen sozusagen die Brücke bauen zwischen sich und dem Islam, denn diese Brücke, diese Fitra, damit meine ich die natürliche Veranlagung des Menschen, denn jeder Mensch normalerweise von Geburt an, wenn er erfährt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist, er wird diese Religion akzeptieren, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat das den Menschen natürlicherweise mitgegeben. Aber diese Fitra, diese Brücke quasi, die zur Religion Allahs führt, die ist zerstört worden. Die ist zerstört worden im Laufe der Erziehung, im Laufe der Ausbildung, im Laufe der Umgebung, in der man sich aufgehalten hat. Die ist zerstört worden. Und diese Brücke gilt es jetzt wieder aufzubauen, wie? Indem man Da'wah macht. Und eine Form, das wieder zu machen, ist eben, dass man den Leuten Geld anbietet, damit sie, wie gesagt, den Islam richtig kennenlernen. Und danach wird der Islam auf jeden Fall in ihre Herzen eindringen. Denn jeder gesunde Mensch, wenn er erfährt, dass du sollst dich befreien von der Anbetung aller Geschöpfe und du sollst nur noch den einen einzigen Gott anbeten, der erschaffen hat Himmel und Erde, jeder Mensch wird das akzeptieren vom natürlichen Herzen her, von natürlichen Veranlagung her. Kein Mensch wird das ablehnen. Ja? Es sei denn, wie gesagt, er hat ein Problem, er hat ein falsches Bild vom Islam und dann wird er natürlich das ablehnen und deswegen muss man dieses korrigieren, so möglichst versuchen zu korrigieren. Malik hat, wie gesagt, den Islam angenommen und es heißt, in den Überlieferungen, in den historischen Überlieferungen heißt es, dass er den Islam auch schönste Art und Weise, auch gute Art und Weise auch ausgelebt hat und dass er nachher auch dann gegen Taif vorgegangen ist und auch Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, ihr könnt euch schon erinnern, bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah war Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, er war derjenige von den Quraysh, obwohl er nicht von Quraysh ist. Thaqafi heißt, er ist von Thaqif, das ist vom Stamm von Taif. Obwohl er nicht von Quraysh ist, war er der Gesandte der Quraysh zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und auch dieser hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam eingeholt, als er auf dem Weg nach Medina wieder war. Und noch bevor er in Medina ankam, hat er ihn erreicht und hat auch den Islam angenommen und ist nach Taif zurückgekehrt. Und das war natürlich eine Sensation, weil jetzt war es einfach, den Islam zu verbreiten unter den Leuten von Taif. Weil dieser Führer, der etwas zu sagen hatte, diese angesehene Person, sie hat jetzt den Islam angenommen. Und wenn der Oberste den Islam annimmt, dann war es sehr einfach, dass die Leute danach auch den Islam annehmen. Denn noch einmal, die Führer in einem Volk, sie sind diejenigen, besonders damals, wo es keine Möglichkeiten gab, an die Leute zu gelangen, außer eben, dass man mit ihnen direkt spricht oder Briefe schreibt oder wie auch immer. Heutzutage ist es einfacher natürlich, kann man durch technische Mittel viel einfacher an die Leute kommen. Aber gerade damals waren die Führer diejenigen, die bestimmt haben, ob der Islam an die Leute gelangt oder der Islam nicht an die Leute gelangt. Weil wenn der Führer sozusagen sagt, nein, ich lasse euch nicht mit meinem Volk reden, dann natürlich die Leute werden niemals mit ihrem Volk reden. Und deswegen war das sozusagen wie man ein Tor öffnet jetzt zu den Leuten von Taif. Und er nahm den Islam an, kehrte nach Taif zurück und lud die Leute von Taif zum Islam ein. Und es heißt in der Sira, dass er auf sein Haus gestiegen ist und auf dem Dach den Adhan ausgerufen hat. Und dann kamen ein paar Leute und haben ihn mit einem Speer abgeschossen. Und dann hat er verlangt, dass er mit den anderen Märtyrern unter den Muslimen vergrabt werde, die auch bei der Umzingelung von Taif damals gefallen sind. Aber trotzdem, das war ein Einzelfall, und es kann ja immer passieren, dass ein Verrückter mal durchdreht, aber die anderen Führer von Thaqif, sie haben gemerkt, dass ihre Stellung bald nicht mehr gewährleistet werden kann, sie werden ihren Standpunkt verlieren. Sie sind zwar jetzt noch die Träger der Flagge des Schirk, aber das wird nicht mehr lange andauern, denn die gesamte arabische Halbinsel ist fast schon unter Kontrolle des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und deswegen werden sie über kurz oder lang das nicht aushalten. Denn sie haben damals bei der Umzingung, wie wir gesprochen haben, hatten sie Vorrat angesammelt in ihrer Stadt für ein Jahr. Okay, aber wenn dieses ein Jahr vorbei ist und die Muslime die Handelswege sperren, dann werden sie aufgeben müssen, kurz oder lang. Deswegen haben sie, damit sie nicht ihr Gesicht verlieren, haben sie versucht, ihre Seelen zu schützen und auch ihr Vermögen zu schützen. Und daraufhin haben sie im Ramadan des 9. Jahres, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt machen wir gerade einen Sprung, einen größeren Sprung, denn jetzt kommt eigentlich erst der Feldzug von Tabuk. Aber nachdem der Prophet alaihi salatu wasalam vom Feldzug von Tabuk zurückgekehrt ist, haben sie eine Gesandtschaft auf Arabisch Wafd geschickt mit dem Führer Abd Jalil ibn Amr und drei weiteren aus dem Volk von Banu Malik und zwei anderen von ihren Verbündeten. Und sie sind auf dem Weg zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und dort hat sie Al-Mughira ibn Shu'ba, möge Allah mit ihm zufrieden sein, getroffen. Und Mughira ibn Shu'ba hat dann Abu Bakr radiallahu anhu mitgeteilt, dass die Leute von Thaqif auf dem Weg nach Medina sind, um den Islam anzunehmen, was ein großartiges Ereignis war. Und Abu Bakr radiallahu anhu hat daraufhin dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese frohe Botschaft mitgeteilt. Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, der sie getroffen hat unterwegs, hat ihnen beigebracht, wie man den Friedensgruß spricht, also den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch dann nicht nur begrüßt, sondern auch wie man ihn anzusprechen hat. Und sie sind dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem Zelt innerhalb der Moschee gegangen und haben sich dort niedergelassen. Und das weist darauf hin, dass man auch Nicht-Muslime in die Moschee gehen lassen darf, aus Da'wah-Gründen. Und sie sind dort in der Moschee gewesen und haben dem Koran zugehört, wenn der Prophet ihn gelesen hat, sallallahu alaihi wasallam, und haben den Muslimen zugeschaut, wie sie gebetet haben, und haben dann den Islam angenommen. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat ihnen dann auch ein paar Regeln über den Islam mitgeteilt. Und dann haben sie versucht, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verhandeln. Und ihr müsst sehen, ihr habt ihr gesehen, sie haben den Islam angenommen, aber wenn man den Islam äußerlich annimmt, das heißt bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und anfängt zu beten und zu fasten und so weiter und so fort, das sind äußerliche Erscheinungen. Das heißt, das ist das, was man einem Menschen sehen kann. Aber das Herz kann sein, es dauert noch ein bisschen Zeit, bis der Iman in die Herzen eingedrungen ist. Und darauf weist Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim auch deutlich hin, dass eben der Mensch erstmal den Islam offensichtlich äußerlich annimmt und der Iman dann nach und nach steigert sich und wird immer stärker im Herzen, äußert sich natürlich auch in den Taten und Aussagen. Und deswegen haben sie erstmal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam angefangen, über bestimmte Themen zu handeln und versucht, sozusagen einen Kompromiss einzugehen in religiösen Angelegenheiten. Und wir schauen uns einmal an, was sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt haben und was hat der Prophet alaihi salatu wasallam akzeptiert und wo hat er das abgelehnt. Zunächst einmal haben sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt, dass er ihre alte Gottheit Al-Lat nicht sofort zerstören sollte, sondern er sollte alaihi salatu wasallam drei Jahre warten, 3 Jahre das hinausschieben. Und der Grund war einfach, dass nicht das gesamte Volk von Thaqif nimmt den Islam auf einmal an, sondern die meisten oder viele. Und sie hatten Angst, dass die Leute, wenn diese Gottheit zerstört würde, dass die Leute dann einen Aufstand machen und dass es dann zu Unruhen kommt. Und der Prophet, wie gesagt, das haben sie nicht gemacht. Natürlich, die haben ja verstanden, was bedeutet, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Dann natürlich, man leugnet die Gottheit Allah und alle anderen ebenfalls. Aber wie gesagt, es ging einfach darum, dass man das nur hinausschieben wollte. Und der Prophet ﷺ hat das aber abgelehnt. Und er ist ihnen in der Hinsicht entgegengekommen, dass sie das nicht selbst umsetzen mussten, sondern er hat zu ihnen Sufyan ibn Harb und Al-Mughira ibn Shu'bah, beide hat er mit ihnen geschickt nach Ta'if, um dort diese Gottheit zu zerstören. Und dann würde man natürlich nicht ihnen das vorwerfen, sondern würde man das ihnen, den Muslimen vorwerfen, und gegen die kann man sowieso nicht mehr vorkommen. Die zweite Sache, die sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt haben, ist, sie haben gesagt, es gibt mehrere Dinge. Das also, wie gesagt, bei der ersten Sache, sie sind entgegenkommen. Bei anderen Dingen, der Prophet hat akzeptiert und bei anderen Dingen, der Prophet hat abgelehnt. Komplett abgelehnt, alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sie haben dem Propheten alaihi sallallahu alaihi wasallam gesagt, wir nehmen den Islam an, aber wir bitten dich darum, dass du uns bitte befreist, wenn es darum geht, in den Kampf zu ziehen. Also wenn du kämpfen gehen willst gegen jemanden, bitte, wir möchten damit davon befreit werden. Wir möchten nicht mitkämpfen. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Bedingung akzeptiert. Und noch eine zweite Sache haben sie gesagt. Sie haben gesagt, wir möchten auch keine Zakat bezahlen. Und das ist sozusagen die dritte Säule des Islam, die sie sozusagen nicht umsetzen wollten. Und der Prophet a.s.w. hat diese Bedingung ebenfalls akzeptiert. Das heißt, er hat sie einfach ihnen gesagt, okay, ihr braucht weder mitkämpfen, noch braucht ihr Zakat entrichten. Daraufhin hat natürlich wurde der Prophet a.s.w. nach diesen Verhandlungen, wurde er gefragt. Man hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, sinngemäß, wieso hast du ihnen den Kampf erlassen und hast du ihnen auch noch die Zakat erlassen? Also, weil das ist ja eine Säule des Islam und das müssen sie ja umsetzen. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, sie werden, wenn sie den Islam angenommen haben, sie werden kämpfen und sie werden auch die Zakat bezahlen. Also er wollte sagen, das ist nur eine Art, jetzt sie haben Angst, sie sind ein bisschen geizig, sie haben Angst vor dem Tod, sie haben Angst, aber später, wenn sie den Islam angenommen haben und der Iman wird in ihre Herzen, wird sich in ihren Herzen manifestieren, dann macht ihr keine Sorgen, die werden schon diesen Anordnungen Allahs nachkommen. Und das zeigt sehr schön, dass man, wenn man Da'wah macht zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt und dass man nicht den Leuten Angst machen soll mit Dingen, die ihnen Angst machen und sie nachher vom Islam abhalten. Okay? Weil das Wesentliche ist, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Danach, dass sie niemanden, also natürlich gemäß des Glaubensbekenntnisses, dass sie niemanden anbeten außer Allah subhanahu wa ta'ala und die Gebete für ihn alleine verrichten. Und wenn sie danach irgendwelche Probleme haben, kann man, natürlich kein Mensch von uns hat das Recht, die Pflichten Allahs jemandem zu erlassen. Das geht nicht. Aber dass man ihnen sagt, Achi, nimm erstmal den Islam an, oder nicht Achi, wie auch immer, nimm erstmal den Islam an und nach versuche das umzusetzen, was du kannst. Weil du zwischen dir und Allah, du kannst sowieso ihm nichts erlassen, das geht nicht. Okay? Aber du sollst ihm auch nicht von vornherein alle Pflichten des Islam in einer Liste sozusagen geben und sagen, bitteschön, jetzt setz das mal um und das ist die zweite Liste, ist jetzt alle Verbote auf einmal, darfst du alle nicht machen. Nein, Achi, lass ihn den Islam schrittweise kennenlernen, genauso wie du ihn auch schrittweise kennengelernt hast und nicht von Anfang an alles umgesetzt hast und du auch dankbar bist dafür, dass man dir nicht von Anfang an alles gesagt hätte, weil vielleicht hätte dich das abgeschreckt und der Beweis ist ja auch die Offenbarung des Koran. Wenn Allah wollte, er hätte natürlich den ganzen Koran auf einmal herabgesandt. Aber Allah hat nach und nach herabgesandt. Und deswegen sagte Aisha radiallahu anha, möge Allah mit dir zufrieden sein, sinngemäß die ersten Ayat, die herabgesandt worden sind, waren über den Glauben an Allah und den jüngsten Tag. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang gleich herabgesandt, dass man nicht Alkohol trinken darf und dass man keinen Zina begehen darf, also die ganzen Verbote sozusagen, dann hätten die Leute den Islam sicherlich abgelehnt. Dann hätten die Leute den Islam abgelehnt. Und wie gesagt, das ist auch ein Verständnis der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen. Das war eine zweite Bedingung. Dann haben sie noch etwas anderes gebeten, Sie haben zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass sie sich in einem kalten Ort befinden. Und das stimmt auch. Also Taif im Winter ist relativ kalt, kann bis zu 0 Grad werden. Und ist auf jeden Fall kühler als Medina und Mekka, weil es, wie gesagt, über einen Kilometer über dem Meeresspiegel ist. Und dann haben sie ihn gefragt, a.s.w., ob sie nicht den Wudu unterlassen dürfen. Also sie wollten kein Wudu machen. Okay, weil wenn das Wasser kalt ist, ist es anstrengend. Und Russel und so, das wird anstrengend. Und daraufhin hat der Prophet a.s.w. das abgelehnt. Und das weist darauf hin, dass natürlich erstens, weil Wasser kann man erwärmen, und diese Mühe kann man sich machen. Und das ist keine, es ist zwar eine Mühe, aber es ist eine Mühe, die der Gesetzgeber von dir verlangt. Und die zweite Sache ist, ein wenig anstrengend, auch wenn das Wasser ein bisschen kühl ist, ist kein Problem. Weil Anstrengung ist immer irgendwo da, wenn Allah subhanahu wa ta'ala von dir etwas verlangt zu tun. Jede Sache, ob das Salah ist oder Hajj ist oder was anderes, jede Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet eine Art Mühe, die du verrichten musst. Sonst für was willst du denn belohnt werden? Deswegen wenig Mühe ist kein Problem. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das ihnen abgelehnt. Und dann weiterhin hat der Prophet alaihi wasallam, haben sie auch mit ihm versucht zu verhandeln und wollten ihm darum bitten, dass sie ihre Getränke in Kürbissen aufbewahren dürfen. Und die Kürbisse, die hatte man damals, also offensichtlich als Aufbewahrungsort, für Getränke benutzen. Das Problem ist, wenn du da Säfte drin aufbewahrst, gärt das nach einer Zeit. Und deswegen hat der Prophet alaihi wasallam ihnen das verboten. Und das hat er auch abgelehnt, alaihi wasallam. Und dann haben sie noch eine Bedingung gestellt. Und diese Bedingung ist überliefert worden in einer Überlieferungskette, die umstritten ist, also die streng genommen daif ist, aber sie passt ins Gesamtbild hier rein. Sie haben den Propheten darum gebeten und gesagt, wir möchten gerne beten, aber möchten uns nicht verbeugen. Wir möchten beten, aber möchten uns im Gebet nicht verbeugen, das heißt Ruku' machen im Salah. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Überlieferung, la khayra fi dinin laysa fihi ruku'. Das heißt, in eine Religion, in der es keine Verbeugen gibt, in der steckt nichts Gutes. Und deswegen hat der Prophet a.s.w. diese Sache ebenfalls abgelehnt. Uthman ibn Abi al-As, radiallahu ta'ala anhu, er war derjenige von ihnen, der am eifrigsten war, wenn es darum ging, den Koran al-Karim zu lernen und die eigene Religion zu verstehen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, obwohl er auch wieder der jüngste von ihnen war, hat er ihn als Statthalter über Taif eingesetzt. Und nachdem diese Gesandtschaft aus Thaqif den Islam angenommen hat, haben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam viele Fragen gestellt. Und sie haben viel mit ihm diskutiert, wie wir gerade eben erfahren haben. Und es gibt auch Überlieferungen, die, wie heißt es auch, wie gesagt, vom Hadith-technischen her umstritten sind, aber ich erwähne sie trotzdem. Sie haben den Propheten gefragt, oder besser gesagt, die Sahaba gefragt, wie teilt ihr den Koran ein? Denn ihr wisst ja, wenn man Koran täglich liest, dann liest man davon täglich zum Beispiel 10 Seiten oder 20 Seiten. Also heutzutage, der Koran ist ja bei den meisten Ausgaben offensichtlich entweder in 30 oder in 60 Teile eingeteilt. Okay? Und dann teilweise ist nochmal, wenn es in 60stel ist, dann ist nochmal unterteilt oder in 30stel nochmal unterteilt und so weiter und so fort. Und sie haben auch gefragt, die Sahaba, wie teilt ihr den Koran ein? Und manche sagten, wir teilen sie in jeweils 3 Suren ein und andere sagten 5 und 7 und 11 und 13. Und es gibt auch die Einteilung, dass man die langen Suren nimmt und die mittellangen Suren nimmt und die kleinen Suren nimmt und so weiter und so fort. Was darauf hinweist, dass sie sich größte Mühe gemacht haben, denn sie haben ja auch natürlich den Propheten a.s.w. im Ramadan getroffen, wie wir gesagt haben. Es war im Ramadan. Und sie haben dann auch mit dem Propheten a.s.w. gefastet, die restlichen Tage, wo sie den Islam angenommen haben. Wenn jemand nämlich den Islam mitten im Ramadan annimmt, dann natürlich ab dem Tag, wo er den Islam angenommen hat, muss er den Monat natürlich zu Ende fassen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen dieses Geschenk gemacht. Er hat ihnen diese Gunst erwiesen, dass sie es genießen durften, 15 Tage lang, also gut 2 Wochen, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem edelsten aller Menschen, ihre Zeit in der Hauptstadt des Islam, damals Al-Madina, zu verbringen. Eine Gunst, die er niemand anderem zuteil werden lässt, nach der Generation der Sahaba, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und sie sind dann nach Taif, nach diesen 15 Tagen zurückgekehrt. Und wie gesagt, Abu Sufyan und Al-Mughira, diese beiden sind mit ihnen gegangen, um diese Gottheit Al-Lat zu zerstören. Die Leute haben sich dann, wie es heißt, von Ibn Ishaq berichtet, also wie gesagt, es wird erzählt in der Geschichte, dass die Leute haben sich dann versammelt, die Frauen, die Kinder und alle die Leute aus Taqif haben sich versammelt, um diese Gottheit Allah noch ein letztes Mal anzuschauen, wenn sie gesagt, nicht alle waren Muslime. Und sie haben geweint und waren traurig darüber, dass Al-Mughira angefangen hat, mit seiner Axt diese Gottheit zu zerstören. Und die Leute von At-Ta'if, sie haben natürlich Schirk in ihrer Aqida gehabt, logischerweise, weil sie eine falsche Gottheit angebeten haben. Und sie haben gedacht, dass diese Gottheit sich rächen würde. Sie haben gedacht, dass diese Gottheit sich rächen würde. Und deswegen hat Al-Mughira radiallahu anhu diese Sache ausgenutzt. Was hat er gemacht? Während er mit der Axt eingehauen hat, hat er irgendwann mal die Axt weggeschmissen und ist plötzlich weggerannt, wie jemand, der Angst hat. Wie jemand, der Angst hat, ja. Und dann haben die Leute natürlich angefangen zu sagen, die Gottheit hat sich gerecht. Die Gottheit hat sich gerecht, haben sie ausgerufen. Und er hat angefangen zu lachen, radiallahu ta'ala anhu, und hat ihnen dann nochmal versucht, ans Herz zu legen, dass sie den Tawhid in ihrem Herzen verinnerlichen sollen. Und dass so eine Gottheit kann sich nicht rächen. Wie gesagt, er hat das ausgenutzt, das mit ihnen ein bisschen zu scherzen. Und danach hat er die Gottheit endgültig und ein für alle Male zerstört, nachdem sie neben Allah subhanahu wa ta'ala für lange Zeit angebetet worden war. Und das ist das Ende jeder Gottheit, die neben Allah azza wa jal angebetet wird, denn es gibt keinen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause, barakallahu fikum, und machen inshallah nach 5 Minuten weiter, inshallah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Was wir jetzt, liebe Geschwister, noch besprechen wollten, sind, wir sind jetzt am Ende angelangt von dieser Aktion der Kriegsbeuteverteilung und der Islamannahme der Leute aus Hunain oder aus Hawazin, beziehungsweise Thaqif, diese beiden. Und was wir jetzt noch uns anschauen wollten, punktuell, sind alle Geschehnisse, islamisch interessanten Geschehnisse, die man aus dieser Epoche profitieren konnte. Das heißt, es gibt bestimmte Gesetze, die herabgesandt worden sind in diesen Zeiten. Und dazu gehört zum Beispiel die Ayah aus Surat al-Nisa, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Außer den Verheirateten von den Frauen, außer denjenigen, die eure Rechte besitzt. Und zwar diese Ayah wurde auch zu diesem Zeitpunkt dann praktiziert. Und zwar geht es darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala hatte in der Ayah vorher die Frauen erwähnt, die ein Mann nicht heiraten darf. Angefangen von die eigene Mutter, über die eigene Tochter und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt verschiedene Frauenarten, die ein Mann nicht heiraten darf. Und umgekehrt natürlich dann auch eine Frau dann den Mann nicht heiraten darf. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, und er sagte in darauf folgenden Ayah, am besten lese ich euch diese Ayah vor, dann habt ihr es inshallah einfacher und versuchen das ein bisschen miteinander zu verinnerlichen. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, wir machen jetzt keinen Fachunterricht, nur dass man weiß, worum es geht, ja. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits, also Amma und Khala, die Nichten, eure Nährmütter, die euch gestillt haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden, von euren Frauen, zu denen ihr eingegangen seid. Wenn ihr jedoch nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine Sünde für euch, deren Töchter zu heiraten. Und verboten zu heiraten sind euch auch die Ehefrauen eurer Söhne, die aus euren Ländern hervorgegangen sind. Und verboten ist euch, dass ihr zwei Schwestern zusammen zur Frau nehmt, außer dem, was bereits geschehen ist. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ. Das heißt, um verboten zu heiraten sind euch auch die Frauen, die verheiratet sind. Al-Muhsan hat verschiedene Bedeutungen. Gemeint ist jetzt in dieser Ayah die Frauen, die verheiratet sind. Logischerweise, jede Frau, die verheiratet ist, ist für alle Männer verboten zu heiraten, logischerweise. Und dann sagt Allah, außer diejenigen, die eure rechte Hand besitzt, das bedeutet hier im Kriegsfall, wenn diejenigen unter den Kriegsgefangenen es Frauen gibt, die Männer hinterlassen haben, das heißt in ihrem Heimatort, aber sie sind gefangen genommen worden, dann ist hiermit ihr Ehevertrag mit den ihren Männern aufgelöst. Und das heißt, diese Frau dürfte man wieder heiraten, genauso wie sie als Kriegsgefangene verteilt werden dürfte. Das ist eine Regel, die herabgesandt worden ist. Und eine zweite Regel, die in dieser Zeit entstanden ist, ist, dass der Prophet a.s.w. verboten hat, dass Zwitter bei Frauen eingehen. Denn Zwitter sind die Geschöpfe, bei denen nicht klar ist, ob sie Männer sind oder Frauen sind. Beziehungsweise, sie haben Eigenschaften von Männern und Eigenschaften von Frauen. Und diese Art von Schöpfung, die gibt es, die kommt vor unter den Menschen. Und diese Geschöpfe, der Prophet a.s. hat verboten, nachdem er gehört hat, wie ein Zwitter eine Frau deutlich beschrieben hat, was ihren Körper angeht, was darauf hinweist, dass er sehr wohl das bemerkt, was eine Frau an Schmuck an sich trägt. Und deswegen hat der Prophet a.s. verboten, dass sie bei seinen Frauen hinein dürfen und dementsprechend auch bei allen anderen Frauen hineingehen dürfen. Und ein weiteres Verbot oder ein weiteres Gesetz, das sich in dieser Zeit gezeigt hat oder offenbart worden ist, ist das Verbot von Töten von Frauen und Kindern und älteren Leuten und allen anderen, die also nicht am Krieg beteiligt sind. Dann weiterhin, dass die Strafgesetze nicht nur in Medina umgesetzt worden sind, sondern auch in Hunain hat der Prophet a.s. Jemanden bestraft, der Alkohol getrunken hatte. Und das hat der Hadith in Sahih Abi Dawud. Und fünftens haben wir auch gelernt, dass man sehr wohl auch Hilfe ersuchen darf bei Nichtmuslimen im Krieg. Denn das ist auch eine Sache, wo manche das gesagt haben, dass es verboten ist. Und hier kommt es eben drauf an. Denn der Prophet a.s. hat sehr wohl Dinge ausgeliehen, hat Panzerhemden ausgeliehen von Safwan ibn Umayyah und hat ihm garantiert, dass er sie auch wieder zurückbekommen wird, wie das auch der normale Fall ist, wenn man ein Darlehen nimmt. Und normalerweise ist es problematisch, wenn man um Hilfe bittet bei Nichtmuslimen, bei Krieg, besonders bei Krieg, aber hier kommt es darauf an, ob das ein Nutzen oder ein Nachteil für die Muslime als Ganzes ist. Denn wenn es ganz klar ist, dass die Muslime in ihrem eigenen Namen diesen Krieg führen, dann ist es kein Problem, wenn ein paar andere mitmischen. Aber wenn Gefahr besteht, dass der Sinn und Zweck des Krieges verfehlt wird, weil andere dort mitmachen, dann ist es, wie gesagt, verboten. Aber das ist eine Angelegenheit, die zurückzuführen ist auf den Führer der Muslime. Dann ebenso hat haben wir gelernt, dass der Imam der Muslime das Recht hat, von der Kriegsbeute Leuten davon abzugeben, deren Herzen gewinnen werden sollen. Das sind die Mu'allafa Qulubuhum. Genauso wie bei der Zakah, eine der 8 Kategorien sind die Leute, deren Herzen für den Islam gewonnen werden sollen, beziehungsweise diejenigen, deren Herzen gefestigt werden sollen. Es kann auch sein, dass es schwache Gläubige sind, die man festigen möchte. Und das Gleiche hat der Prophet a.s. gemacht mit der Kriegsbeute von Hunain, als er das mehreren Leuten Hunderte von Kamele verteilt hat. Und er sagte, und das war, als wir den Ausspruch erwähnten von Anas ibn Malik, er sagte, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha. Das heißt, manchmal haben die Leute den Islam angenommen und ihr Ziel war nur weltliches. Aber nachdem er den Islam angenommen hat, war der Islam ihm lieber als alles, was es in dieser Welt gibt. Ebenso haben wir gelernt, vieles andere, liebe Geschwister, haben wir gelernt aus dieser Begebenheit. Und da möchte ich zu guter Letzt nur darauf hinweisen, dass diese Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir nähern uns langsam dem Ende, aber diese Sira des Propheten alaihi wasallam, sie beinhaltet viele Geheimnisse und viele Weisheiten, und viele Themen, die wir sicherlich nur anschneiden. Und teilweise sind es Themen, über die man ganze Predigten halten könnte und die sich sehr gut eignen, seinen eigenen Propheten sallallahu alaihi wasallam kennenzulernen, beziehungsweise mit anderen Menschen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu reden. Insofern ist die Sira ein sehr, sehr wichtiges Thema, um über den Islam zu reden, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist der Botschafter des Islam, er ist derjenige, der diese Religion überbracht hat. Und wenn du den Propheten a.s.w. über ihn viel weißt, dann weißt du über deine Religion selbstverständlich auch sehr viel. Und deswegen ist das ein Ansporn, liebe Geschwister, dass wenn man über die Sira spricht, dass man auch ein bisschen mal verinnerlicht, was man alles profitieren kann aus bestimmten Begebenheiten, die wir in unserem Unterricht nur teilweise anschneiden, nur kurz bemerken und sagen, der Prophet hat das gesagt, der Prophet hat das gemacht. In Wirklichkeit, wenn man das verinnerlicht, wird einem der großartige Charakter unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba radiallahu anhu bewusst. Wie gesagt, allein die Sache mit der Kriegsbeute von Hunayn, jemand verteilt dir Hunderttausende von Gelder und du lässt das alles weg, nur damit du andere Geschwister von der Hölle rettest. Und wenn man das vergleicht mit vielen Menschen heutzutage, die nicht einmal bereit sind, für den Islam 100 Euro zu spenden oder 200 Euro zu spenden oder 50 Euro zu spenden, dann sieht man den großen Unterschied wie zwischen den Herzen der Menschen damals und was ihre Ziele waren und den Herzen der Menschen heutzutage. Denn heutzutage die Herzen der Menschen sind in der Hand der Dunya und damals die Herzen der Menschen, sie hatten die Dunya selbst im Griff. Sie hatten die Dunya selbst im Griff und haben der Liebe zur Dunya in ihrem Herzen keinen Platz gelassen. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns einen Anteil von dem gibt an Iman, den er den Sahaba zuteil hat werden lassen. Und dass er uns wenigstens aufgrund unserer Liebe zu den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam uns mit ihnen auferstehen lässt, auch wenn wir bei weitem nicht einen Bruchteil dessen getan haben, was sie getan haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und mit uns ebenfalls. Und möge Allah azza wa jalla euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa jazakum Allahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.